Schau ihn dir an. Sieht aus wie ein normaler Junge. Eine kleine Fehlschaltung und rums. Es hätte auch anders kommen können. Die alte Frau, die den Kinder war, dann vor sich schiebt, in die bunten Puppen sind, die Tiere alle fliegen durch Gelächter. Schiebt sie den Wagen zu den vielen Stillplätzen an sonnigen Tagen, ihr Lächeln ist Wetter. Träume sind groß, sie ist alt und allein, kinderlos. Illusion! Illusion! Ist ein Junge, der nun Artikel steht und der in jeder Bar erzählt, dass er zu seinem Mädchen geht. Er schaut auf die Uhr, sagt, er müsse nun gehen nach Haus, um seine Kleine zu sehen. Er nimmt seine große nebenan Kette ein, es liegt ihm kein Mädchen, er war immer allein.